Ich kauf mir eine Kette für meine Toilette und dann mit der Pipette mach ich mir ein Raclette und geh dann zu Annette, das ist da ganz Annette und kauf ihr eine Kassette, weil sie die gerne hätte. Special. Mm-hmm.